And good morning once again. Guten Morgen noch einmal. Shall we continue? Sollen wir weiterfahren? I think so. I don't think we can ever stop talking about the goodness of God. Ich denke schon. Wir können nie aufhören, über die Güte Gottes zu sprechen. So what are we going to talk about? Worüber werden wir sprechen? We have talked about taking personal responsibility. Wir sprachen darüber, persönliche Verantwortung zu nehmen. And giving you other practical steps, 5 of them, how to navigate through difficult times. Und ich gab dir 5 praktische Schritte, wie du durch schwierige Zeiten hindurchkommst. Here is my next point. Hier ist mein nächster Punkt. Religion has celebrated the questions over the answers. Die Religion hat die Fragen über die Antworten gestellt. You have to change this. Du musst das ändern. Yes, you have to change this. Ja, du musst das ändern. If you celebrate the questions over the answers, that means you've believed religion. Wenn du die Fragen über die Antworten stellst, bedeutet dies, dass du der Religion geglaubt hast. Do you know what was one of the really radical changes that I decided to make? Weißt du, was eine der wirklich radikalen Änderungen war, die ich beschlossen habe? It was this decision. Es war dieser Entscheid. I don't remember. I think it was maybe 20 years ago, so I don't really remember exact. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Ich glaube, es war vor 20 Jahren. I'd been in the ministry for a long time. Ich war lange Zeit im Dienst. I've been planting churches and training leaders all over the world. Auf der ganzen Welt habe ich Gemeinden gegründet und Leiter ausgebildet. Studying, read the Bible intensely. Die Bibel intensiv gelesen und studiert. Memorized thousands of Bible verses off by heart and preached hundreds of sermons. Tausende Bibelversen auswendig gelernt und tausende Predigten gehalten. And one day I realized I need to make this radical decision. Und eines Tages realisierte ich, dass ich diese radikale Entscheidung treffen muss. So here's what I did. Hier ist, was ich tat. I said, I'm going to start to read the Bible with a heart attitude like I have never even opened this book before. Ich sagte, ich fange an, die Bibel mit der Herzenshaltung zu lesen, dass ich dieses Buch noch nie zuvor angeschaut habe. Do you know why I did that? Weißt du, warum ich das tat? Because I realized that we have read so many things into the Bible through our religious classes. Ich realisierte, dass wir durch die religiöse Brille so viel in die Bibel hineingelesen haben. So I said, I will approach the book like I don't even know what's in it. Ich will mich diesem Buch zuwenden, als ob ich nicht weiß, was darin steht. And I said, Holy Spirit, you have to explain everything to me. Und ich sagte, Heiliger Geist, du musst mir alles erklären. And in that whole process, I made another radical decision. Und in diesem ganzen Prozess fällte ich eine weitere radikale Entscheidung. And it was this. Und es war das. Anything that does not finish into the finished work of the cross in the new covenant, I will simply leave it. I don't need to explain it. Alles, was nicht am vollbrachten Werk am Kreuz im neuen Bund endet, werde ich einfach auf der Seite lassen. Ich brauche es nicht zu erklären. And one day I will understand this scripture. Und eines Tages werde ich diese Schrift verstehen. Or not, I don't really care. Oder nicht, es ist mir eigentlich egal. You know, people began to, it's so funny, because once I began to teach about the new covenant. Es ist so lustig, als ich anfing, über den neuen Bund zu lehren. And about appropriating faith. Und über den nehmenden Glauben. People always came to me with the Bible verses that they didn't understand. Kamen die Leute immer mit Bibelversen zu mir, die sie nicht verstanden. Instead of saying, wow, the finished work of the cross is powerful, they said, what about this scripture here, huh? Anstatt zu sagen, wow, das vollbrachte Werk am Kreuz ist so kraftvoll, sagten sie, was ist denn mit dieser Bibelstelle, huh? What about Job, huh? Was ist mit Hiob? You know, and once I made this decision that I don't need to understand it. Als ich diese Entscheidung getroffen hatte, dass ich es nicht verstehen muss. I read the Bible like a book I've never even seen. Las ich die Bibel wie ein Buch, das ich noch nie gesehen habe. Because I realized I've read things in the Bible that were literally not even there. Denn ich realisierte, dass ich in der Bibel Dinge gelesen habe, die buchstäblich gar nicht darin stehen. Because we read things into the Bible. Denn wir lesen Dinge in die Bibel hinein. Do you know what I did yesterday? Weißt du, was ich gestern tat? Yesterday I said, Lord, I'm gonna start something again. Ich sagte, Herr, ich werde etwas wieder von vorne anfangen. I'm gonna go through the Gospels again, starting in Matthew and all the way through John. Ich werde durch die Evangelien gehen, angefangen bei Matthäus, dann bis zum Johannes. And I'm gonna read them with a completely open heart. Und ich werde sie mit einem total offenen Herzen lesen. Trying to figure you, Jesus, out even better. Um dich, Jesus, noch mehr zu erkennen. Because through him I can figure out God. Weil durch ihn kann ich Gott erkennen. Do you know, in the very beginning in chapter 5, I really saw something in the passage. I thought, Oh my God, I've never seen it like this. Ganz am Anfang in Kapitel 5 sah ich Stellen und ich dachte, oh mein Gott, ich habe dies noch nie so gesehen. So here is the main thing that religion has done within Christianity. Hier ist, was die Religion innerhalb des Christentums hauptsächlich gemacht hat. We've celebrated all the questions way above all the answers. Wir stellen alle Fragen weit über die Antworten. Think with me. Überlege mit mir. How come that we create the whole theologies that are based on nothing but unanswered questions? Wie kommt es, dass wir ganze Theologien entwickeln, basierend auf nichts anderem als auf unbeantworteten Fragen? And misunderstood passages in the Bible. Und auf Stellen in der Bibel, die wir falsch verstanden haben. There are theologies out there that are based on nothing else but on things we don't understand and on questions in the Bible that are not answered. Es gibt Theologien, die auf nichts anderem basieren als auf Dinge, die wir nicht verstehen und auf Fragen in der Bibel, die nicht beantwortet werden. Take the pool of Bethesda. Nimm den Teich von Bethesda. Supposing, according to historians, the pool was so big that there could actually be a few thousand people around it. Angeblich, so die Geschichte, war der Teich so groß, dass tatsächlich einige tausend Menschen um ihn herum sein könnten. I was there twice already and I can't confirm if there would have been thousands, but it's a big place. Ich war schon zweimal dort. Ich kann nicht bestätigen, dass Tausende dort sein können. Jedoch ist es ein großer Platz. But think. Aber denke nach. Jesus walks up there and there are for sure hundreds of sick people. Jesus kommt dort an und sicher waren dort hunderte kranke Menschen. He heals one. Er heilt einen. How many people that are teaching that is not always God's will to heal everybody use that story to base the theology on? Wie viele Menschen lehren, dass es nicht immer der Wille Gottes ist zu heilen und sie benutzen diese Geschichten, um darauf die Theologie zu begründen? How many pastors have I had tell me if Jesus always would have wanted to heal everybody, would have healed everybody in that pool, not just one guy? Wie viele Pastoren sagen mir, wenn Jesus immer heilen wollte, wären alle am Teich geheilt worden, nicht nur ein Mann. They ignore what happened at the cross and build a theology on an unanswered question. Sie ignorieren, was am Kreuz passierte und gründen ihre Theologie auf einer unbeantworteten Frage. The unanswered question is, why did Jesus not heal everybody else? That's ridiculous to build a theology on. Die unbeantwortete Frage ist, warum hat Jesus niemanden sonst geheilt? Es ist lächerlich, darauf eine Theologie zu bauen. What does the Bible do? Was macht die Bibel? The Bible literally celebrates that one. Die Bibel feiert buchstäblich diesen einen Mann. It makes a whole story on that Bible, on that one guy, and celebrates. Sie macht eine ganze Geschichte über diese eine Person und feiert ihn. No, you cannot afford to allow what did not happen to change your approach to a good father. Du kannst es dir nicht leisten, zu erlauben, dass sich durch das, was nicht geschah, deine Annäherung, deine Beziehung zu einem guten Vater ändert. You can't do that. Du kannst das nicht tun. So whatever did not happen, don't worry about it. Kümmere dich nicht um das, was auch immer nicht geschehen ist. I remember when my son did not get healed for 7.5 years. Ich erinnere mich, als mein Sohn während 7.5 Jahren nicht geheilt wurde. So many leaders and pastors and friends put pressure on me. Und so viele Leiter, Pastoren und Freunde Druck auf mich ausübten. Why do you insist to preach that it's always wrong for God to heal when your son is not healed? Warum insistierst du zu predigen, dass es immer der Wille Gottes ist zu heilen, wenn dein Sohn noch nicht geheilt ist? You know, I remember one day I positioned myself publicly. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages öffentlich Stellung bezog. And I said, I will never build a theology on what I experience. Und ich sagte, ich werde nie eine Theologie darüber machen, was ich erlebe, was ich erfahre. Should my son die tomorrow, it will not change what I believe. Sollte mein Sohn morgen sterben, wird es nicht das verändern, was ich glaube. I can't take an unanswered question and build a theology around it, when the Bible is clear that God is a good God who always wants everybody to be healed. Ich kann nicht eine unbeantwortete Frage nehmen und darum herum eine Theologie bauen, wenn die Bibel klar ist, dass Gott ein guter Gott ist und immer will, dass jede Person geheilt wird. I can, but I don't want to. Ich kann, aber ich will nicht. So I never did. Also habe ich das nie gemacht. My son did get healed in the end. Am Ende wurde mein Sohn geheilt. But the issue is this. Doch es geht Folgendes. I refuse to base a theology on unanswered questions. Ich lehne es ab, eine Theologie auf unbeantwortete Fragen zu bauen. I refuse to exalt the things I don't understand, but I rather exalt the goodness of God. Ich lehne es ab, die Dinge zu verherrlichen, die ich nicht verstehe, aber ich verherrliche lieber die Güte Gottes. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.